Denn es ist Zeit für Kameramannskantige Kollegenkritik. Grüßt euch, Freunde. Die letzte Kollegenkritik ist schon etwas her und das hat verschiedene Gründe. Eigentlich wäre mein geschätzter Kollege DVA als nächstes an der Reihe gewesen. Weil der sich allerdings eine kurze Auszeit genommen hat und ich den kritisierten Kollegen gerne die Möglichkeit geben möchte, auf meine Kritik auch zu reagieren, hielt ich den Zeitpunkt für ungünstig. Also musste ich jemand anderen finden. Lange suchen musste ich dafür glücklicherweise nicht, denn der Name des werten Kollegen, den ich ausgewählt habe, tauchte bei meiner Recherche zu DVA immer wieder auf. Es handelt sich hier um vermutlich einen der beharrlichsten DVA-Kritiker. Die Rede ist von Ray Röntgen. Meine gute Freundin Kati findet Ray neben Bleilo argumentativ am ansprechendsten und der zynische Otaku lobt Rays Fähigkeit, in verschiedene Richtungen zu denken. Welche Richtungen das genau sind, werden wir im Verlauf dieses Videos untersuchen. Wie immer gucken wir uns erstmal locker ein paar Inhalte an, bevor es dann ans Eingemachte geht. Und ja, ich verspreche, ich werde mich bemühen, diesmal und auch in Zukunft inhaltlich härter zur Sache zu gehen. Kameramannskantige Kollegenkritik, nimm die Leute aufs Korn. Hoffen wir mal, dass ich nicht übers Ziel hinausschieße und trotz aller Härte fair bleibe. Kurze Selbsteinschätzung, eventuell stelle ich hier bestimmte Sachverhalte etwas zu langatmig dar. Dadurch geht ein wenig die Dynamik aus bisherigen Kollegenkritiken verloren. Schwer da die Balance zu finden, aber ich arbeite dran. Gebt mir bitte Feedback, wie euch die eher ausführliche Herangehensweise gefällt. Ray studiert Psychologie im Master und dementsprechend nimmt dieses Themengebiet auch einen inhaltlichen Teil seines Kanals ein, den er durchaus gut behandelt. Daneben steht aber in seinem Banner zum Beispiel auch Satire. Die Qualität von Rays humoristischen Einlagen schwankt dabei leider ziemlich. Gucken wir uns zum Beispiel mal sein Video Adi kommentiert Kommentare, besorgte Bürger gegen Flüchtlinge an. Der erste Kommentar kommt von Karl Züricher. Grenzen schließen, zwei Zäune ums ganze deutsche Territorium, zwischen den Zäunen Schießbefehl. Das kommt dem Steuerzahler billiger und löst sehr viele Probleme von ganz allein. Lieber Karl, du vertauschst da gerade was. Aber ich helfe dir mal auf die Springerstiefel, pass auf. Zäune und Mauer errichten, das machen die Kommunisten. Wie können wir jemals wieder in Polen einfallen, wenn wir uns mit Zäunen eingrenzen? Also die Hitler-Imitation ist schon jenseits von Gut und Böse. Und die eingeblendeten dummen Kommentare mit der Nazi-Keule zu bekämpfen, ist in meinen Augen weder die klügste, noch die komischste oder kreativste Art, sie aufs Korn zu nehmen. Im Gegensatz dazu kommt Rays Lustigkeit in seiner Kritik an der zu krassen Konventionalisierung von YouTube wesentlich besser zur Geltung. Der Videotitel verspricht einen DM-Haul. Präsentiert Ray hier seine neuesten Einkäufe aus einem beliebten Drogeriemarkt? Schauen wir mal. Und zwar, haltet euch fest, einen DM-Haul. Jetzt kommt ja mein persönliches Highlight. Der 100-Mark-Schein. Boah, der ist so toll. Ray, das war wirklich lustig. Man denkt, du zeigst Dinge aus einem Drogeriemarkt, aber DM steht ja überraschenderweise nicht für Drogeriemarkt, sondern für Deutsche Mark. So zum Lachen ist leider nicht jeder Inhalt von Ray und deshalb tasten wir uns jetzt langsam zu den kritischen Punkten vor. Unter meiner ersten Kollegenkritik schreibt Ray, gute Idee, löscht präventiv seinen Kanal. Die präventive Löschung hat er nicht durchgezogen und ich denke auch hiernach kann der Kanal weiter in Ruhe bestehen. Trotzdem gibt es schon eine Handvoll negativer Punkte, auf die ich hier eingehen möchte. Fangen wir bei Rays allererstem Video an, welches er vor 2 Jahren hochgeladen hat. Darin lässt er einen imaginären Fanbrief eines kleinen Mädchens vorlesen, welches ihrem großen Idol, Dagi B, nacheifert. Liebe Dagi, mein Name ist Bienchen-0815. Ich bin 14 Jahre alt und schon seit 2,5 Monaten dein allergrößter Fan. Zum Beispiel bin ich dir dankbar, dass du bei Twitter deine neuen Videos mindestens 3-mal ankündigst, damit sie auch niemand von uns verpassen kann. Mein Bruder sagt, das nennt sich Marketing. Der ist aber ein Hater und sowieso nur neidisch. Niemand kommt gegen die beste Community an. Hast du meine anderen Liebesbekundungen gesehen? Meine Collagen, meinen Bienchenvertrag, meine Tränen? Ich liebe dein Leben mehr als mein eigenes. Aber was muss ich noch tun, damit du mich endlich siehst? Siehst du mich jetzt? Ganz ehrlich, auch wenn man die grundsätzliche Botschaft eventuell unterschreiben kann, hätte man das Ganze vielleicht etwas anders aufziehen können als eine SOS-Kinderdorf-Werbung. Mama, wann bin ich wieder gesund? Mama, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns. Melancholische Musikuntermalung, traurige Kinderstimmen und bedrückende Bilder. Der größte Unterschied zwischen der Werbung und Rays Video ist neben dem wohltätigen Zweck die Länge. Während die Werbung mit 30 Sekunden auskommt, geht Rays Video über 8 Minuten und diese sind ein einziger langgezogener Emotionsappell. Es werden weder konkrete Zusammenhänge erklärt, noch belastbare Fakten dargestellt. Stattdessen wird einfach undifferenziert auf große YouTuber geschossen. Aber hey, immerhin hast du mit dieser Erfolgsformel fast 100.000 Klicks bekommen. Mein Bruder sagt, das nennt sich Marketing. Natürlich ist es legitim, einfach unterhaltsame Videos zu machen und sie so zu gestalten, dass man viele Zuschauer erreicht. Aber in diesem Fall hat das Video in meinen Augen weder Unterhaltungswert noch sachlichen Gehalt. Es wirkt auf mich so wie eine Stammtischparole in Videoform, bei der es primär darum geht, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Zuspruch zu ernten. Dieses Vorgehen finde ich ziemlich schwach, besonders bei jemandem, der Debattenkultur und Skeptizismus in seinem Banner stehen hat. Zu dem Begriff Skeptizismus scheint Ray tatsächlich ein besonderes Verhältnis zu haben, denn Ray ist Mitglied der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften. Deren Vereinszeitschrift trägt den Namen Skeptiker und sie selbst sehen sich als die Skeptiker. Als Anfang letzten Jahres der Begriff Skeptiker oder Skeptic Community zum Sammelbegriff für einige YouTuber wie Dr. Rand, Sally, DVA, Weltraumaffen oder Bleilo wurde, reagierte Ray als alter Skeptiker dann ziemlich patzig. Schon seltsam, dass sich die neue, hippe Skeptic Community von der Alt-Right-Bewegung kaum unterscheidet. Wie war das mit Ideologien? Du hast dir einfach eine gemeinsame ideologische Motivation unterstellt und meinst an anderer Stelle, es herrsche zwischen diesen YouTubern Gruppendenken, wie es im Buche steht. Ein paar ausführlichere Gedanken hat Ray dazu zwar noch geschrieben, wirklich nachvollziehbare Punkte für seine Behauptungen, besonders hinsichtlich des Gruppendenkens, konnte ich leider nicht finden. Eine Einladung zu einem Austausch in einem Livestream hat er abgelehnt und stattdessen über Monate ein klärendes Video angekündigt, welches er letzten Endes auf Eis gelegt hat. Und das, obwohl ihm die Debatte nach eigener Aussage wichtig ist. Was Ray allerdings wichtiger zu sein scheint als eine anständige Debatte, sind Spektakel und Klicks. Das ist erstmal eine Unterstellung, aber lasst mich erklären, wie ich diesen Eindruck gewonnen habe. Nachdem er das kritische Video über die YouTube-Skeptic-Community auf Eis gelegt hat Ray sein längstes und vermutlich aufwendigstes Video erstellt. Und dieses richtet sich an Idiotenwatch. Was könnte Ray dazu bringen, besonders viel Zeit und Energie in ein Video zu stecken? Ist der schnell wachsende Idiotenwatch ihm ein Dorn im Auge? Ist das Thema ihm besonders wichtig? Über diese Fragen müssen wir glücklicherweise nicht spekulieren, denn Ray beantwortet sie in einem Kommentar unter dem Video selbst. Idiotenwatch hat Ray geschrieben: Wenn du deine Videoantwort verfasst, kriegst du den fettesten Shoutout, den ich zu bieten habe, versprochen. Jeder einzelne meiner Abonnenten wird deinen Namen kennen. Worauf Ray unverblümt schreibt: Ich habe dieses Video gerade wegen deines attraktiven Versprechens gemacht. Mit der Aussicht auf neue Zuschauer klappt das mit dem Video also anscheinend. Hätte Dr. Rand ja statt einem Livestream auch ein Shoutout anbieten sollen, Ray? Oder wäre die Kooperation mit Tarek Tesfu zustande gekommen? Hätte das genug Klicks gebracht, um dich zu motivieren, dein Video fertigzustellen? Sollte es nicht schon Motivation genug sein, dass einem die Debatte wichtig ist? Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf dir rumhacken, weil du das kritische Video zu den YouTube-Skeptikern nicht gemacht hast. Wenn sich für dich viele Punkte geklärt haben, ist das schon nachvollziehbar. Aber ich finde, es lässt ein wenig an deinen Motiven zweifeln, dass du diese angeblich wichtige Debatte schleifen lässt und bei anderer Gelegenheit jemanden primär deshalb kritisierst, weil du dir davon mehr Reichweite erhoffst. Mein Bruder sagt, das nennt sich Marketing. Die Motive deiner Gesprächsbeiträge werfen auch sonst stellenweise Falten auf meine Stirn. So schreibst du beispielsweise unter unserem Patreon-Stream vom August: War schon ein bisschen getriggert, als ihr über meinen Verein GWUP gesprochen habt. Bist du getriggert, weil unsere Äußerungen über die GWUP so krass waren oder weil es dein Verein ist, um den es geht? Werfen wir mal einen Blick in den Stream, was wir so über die GWUP gesagt haben. Wollen wir ganz kurz, GWUP, was heißt das nochmal? Hier. Gesellschaft für? Zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und die sagen... Die nennen sich als Skeptiker. Deren Vereinszeitung heißt die Skeptiker, glaube ich. Und das heißt Skeptiker. Also bitte, das ist doch echt ein Witz, oder? Moment. Wenn sie an sich selbst haben. Bitte? Das ist doch nur irgendein Forum. Und da hat irgendjemand gesagt, ich gehöre zu denen und wir sind die besten Skeptiker. Diese Skeptiker, ja, genau. Da, die beschäftigen sich halt eher so mit der medizinischen Quacksalberei. Ja, das können die auch machen. Ihr macht eher die politische Quacksalberei. Ich habe mich jetzt da noch nicht weiter mit auseinandergesetzt, aber ich denke mal schon, dass die das im medizinischen Sektor schon anständig machen. Was mich halt stört, dass die versuchen, aus Skeptiker quasi so einen exklusiven Club zu machen, in den sie nicht jeden reinlassen. Obwohl wir sowieso nie danach gefragt haben, ob wir rein dürfen. So. Wenn wir da dein Bild von deinem Verein etwas falsch wiedergegeben haben, tut es mir leid. Aber sehen wir mal, welcher Punkt der Auslöser für unsere Äußerungen im Livestream war. In einem Internetforum fragt jemand nach der Meinung zu YouTubern, die er selbst als Skeptics bezeichnet. Darunter der Dr. Rand, Sally und Lilo. Darauf antwortet jemand: Skeptics, ich bin Mitglied der GWUP und muss diese Bezeichnung schlichtweg ablehnen. Die Skeptikerbewegung ist in erster Linie gegen Scharlatane. Er tritt also als Mitglied der GWUP auf und lehnt die Bezeichnung Skeptics ab. Ist unser Eindruck dann verwunderlich, dieser Verein wollte den Begriff Skeptiker zu einer Exklusivität machen? Vor allem meinst du in deinem Beitrag, du würdest dich über eine Annäherung freuen, kritisierst dabei aber ausschließlich unsere Darstellung deines Vereins und nicht die falschen und provokanten Aussagen, die dein Vereinskamerad trifft. Die hier genannten YouTuber sind eigentlich Verschwörungstheoretiker. Dr. Rand, Sally und Lilo sind also Verschwörungstheoretiker. Für diese unbelegte Behauptung klatsche ich doch gerne dreimal ganz langsam in die Hand. Du kritisierst unsere Aussagen über die GWUP, aber diese Äußerung geht für dich schon klar, Ray? Spielt es dabei vielleicht eine Rolle, dass ihr beide Mitglieder im selben Verein seid? Wäre das nicht Gruppendenken, wie es im Buche steht, welches du selbst eigentlich ablehnst? Weiter schreibt dein Vereinskamerad: Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen Skeptikern und den YouTube-Kiddies, die nur eine Meinung als Fakt verkaufen. Genau das steht der Skeptiker-Idee entgegen. Diese Äußerung ist überheblich, unsachlich, diffamierend und pauschalisierend. Trotzdem findet sie von dir keine kritische Würdigung, Ray. Du bist natürlich nicht für die Äußerung deiner Vereinskameraden verantwortlich. Aber wenn du um das öffentliche Bild deines Vereins besorgt bist, wäre es doch sinnvoller, die Äußerungen deines Kameraden zu kritisieren, statt Außenstehenden vorzuwerfen, sie hätten durch diese Äußerungen einen falschen Eindruck von deinem Verein bekommen. Lilo hat auf deinen Kommentar geantwortet und dich auf deine hier gezeigte einseitige Betrachtungsweise hingewiesen. Darauf hast du leider nicht reagiert. Eine Reaktion deinerseits blieb bei einem anderen Lilo-Kommentar allerdings nicht aus. Und der war unter Raik Anders Antwortvideo zu Schlomos MeToo-Video. Darin schreibt Lilo zu Raik: Dein Video kommt ziemlich salzig daher. Woraufhin Way einwirft: Bitter zu sehen, dass nun Dinge bei Rai kritisiert werden, die bei Schlomo mehr oder weniger einfach so hingenommen werden. Wo bleibt die öffentliche Kritik bei DVA-Videos? Die öffentliche Kritik an DVA-Videos kommt von mir in circa 3 Wochen. Aber lesen wir mal weiter. Da reagiert mal jemand minimal, annähernd herablassend wie Schlomo himself. Und alle sind aus dem Häuschen und erheben direkt den Zeigefinger. Das kann echt nicht euer Ernst sein. Bleilo schreibt, Reichs Video sei salzig. Wo ist dieses relativ nüchterne Statement denn ein Zeichen dafür, dass er aus dem Häuschen wäre oder den Zeigefinger erhebt? Das Video wirkt nicht primär deshalb salzig, weil Reich sich teilweise herablassend ausdrückt, sondern weil er zu voreingenommen auf Kritik reagiert, inhaltlich nicht auf Hauptkritikpunkte eingeht und Schlomo teilweise missrepräsentiert. Und damit meine ich inhaltlich missrepräsentiert. Nicht die Form von Missrepräsentation, wie du sie in Schlomos Gebrauch der pimmeligen Hodengestalt siehst, die zugegebenermaßen beleidigend ist und einer sachlichen Auseinandersetzung potenziell im Weg steht, aber rein inhaltlich betrachtet kaum Relevanz hat. Die Hodengestalt ist zudem ein plakatives Element, welches für jeden direkt zu erkennen ist. Reich Anders Missrepräsentationen sind dagegen relativ unterschwellig und verborgen. Bei einer bestimmten Missrepräsentation decken sich die Auffassungen von Reich Anders und Ray Röntgen ziemlich genau. Deshalb nehme ich diese hier als Beispiel, auch wenn sie insgesamt vielleicht ein eher kleiner Punkt ist. Triggerwarnung, ca. 5 Minuten lang detaillierte Zahlenbetrachtung. Ich will damit darstellen, dass Ray einen Doppelstandard bei der Bewertung von Sachverhalten hat, je nachdem, mit welcher Partei er sympathisiert. Dabei musste ich leider relativ spitzfindig werden. Demzufolge bedarf es etwas Konzentrationsfähigkeit. Also aufgepasst, Freunde. 148 Tatverdächtige aus Algerien für komplett Deutschland mit seinen über 80 Millionen Einwohnern. Aber trotzdem kommt Schlomo irgendwie auf 700 davon irgendwie pro 100.000 Einwohner. Ist natürlich jetzt interessant zu wissen, wie er auf diese Zahl gekommen ist. Das hat sich danach so sehr in der Diskussion um die unwissenschaftliche Statistik und Witzen über den Dreisatz verrannt, dass eine Sache etwas unter den Tisch gefallen ist. Schlomo hat in seinem Video überhaupt nie etwas von 700 Tatverdächtigen gesagt. Die Statistik ist in Schlomos Video eine Nebensache und er blendet sie ein, ohne näher darauf einzugehen. Interessanterweise stehen in der Einblendung an erster Stelle nicht 700, sondern 694,2 Algerier. Was daran wichtig ist, ist nicht der mengenmäßige Unterschied, sondern dass 700 eine natürliche Zahl ist und 694,2 eine rationale Zahl, die hier als Dezimalbruch dargestellt ist. Unter anderem durch diese gebrochene Zahl wird klar, dass es sich hier nicht um eine absolute Angabe von tatsächlichen Tatverdächtigen handelt, sondern um eine Relation. Denn bei einer Zählung von Menschen kommt man wohl kaum auf eine Nachkommastelle. Halbe, Drittel, Viertel oder Fünftel Menschen gibt es eben nicht. Ray Röntgen schreibt in einer Twitter-Diskussion zum Thema, die Zahl 700 sei aus dem Hut gezogen. Es gäbe diese 700 Algerier nicht und man könne nicht einfach annehmen, dass es sie geben würde. Damit hat er hundertprozentig recht. Allerdings sollte sich diese Kritik weniger gegen Schlomo oder seine Quellen richten, als gegen Reich Anders. Wie kann man diese Zahlen so interpretieren, dass am Ende rauskommt, dass man dann diese 700 Tatverdächtige auf 100.000 Einwohner hat? Also wie kann das zusammenpassen mit dem, was tatsächlich in dieser Statistik steht? Reich fragt hier, wie man die Zahlen so interpretieren kann, dass man auf 700 Tatverdächtige kommt. Die Frage sollte er sich tatsächlich selbst stellen, denn es ist seine eigene Fehlinterpretation und nicht die von Schlomo. Das ist ganz richtig, dass wir das nicht finden in der polizeilichen Kriminalstatistik für diese 700. Ich habe ein paar Sachen durchgerechnet, kann ich für diese 700, finde ich, keine Erklärung. Also aus meiner Sicht ist das wirklich Spekulation, weil wir keine Datenbasis haben, die das wirklich erklärt. Wait, du schreibst zu den Quellen. Man hätte auch den prozentualen Anteil angeben können. Und da stimme ich dir zu, auch wenn es an der eigentlichen Aussage nichts ändert, wirken Prozentangaben generell sachlicher und weniger aufgebauscht. Außerdem schreibst du weiter, man solle sich keine Zahl aus dem Hut ziehen, denn das sei Manipulation. Aber wieso äußerst du diese Bedenken in Bezug auf Schlomos Quellen und nicht auf Reich Anders? Wäre die BKA-Beamtin auch verwirrt gewesen, wenn Reich, wie von dir gefordert, prozentuale Anteile angegeben hätte? Vermutlich nicht, denn diese sind trotz der unterschiedlichen Darstellungsformen ja identisch. Gut, verzeih mir die kleine Spitze, Ray. Ich weiß, dass die Darstellungsform ja auch deine wesentliche Kritik an der Statistik ist. Aber mal Hand aufs Herz. Wirkt das Vorgehen von Reich hier intellektuell ehrlich? Hat er sich Mühe gegeben, die Zahlen für die BKA-Beamten nachvollziehbar darzustellen? Oder ist es nicht ein Stück weit Manipulation, dass er die von Shlomo eingeblendete relative Zahl so aufrundet, dass sie eher für eine absolute Angabe gehalten werden kann? Er erwähnt die Relation auf 100.000 zwar, korrigiert die BKA-Beamtin aber nicht, als sie von 700 als absolute Zahl von Tatverdächtigen spricht. Kritik an der Statistik ist unter bestimmten Gesichtspunkten absolut berechtigt, aber Reik kritisiert ja eben nicht nur die Statistik, sondern nutzt seine eigene Interpretation davon, um Shlomos Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, weil Reik es so wirken lässt, als würde Shlomo sich ja Zahlen aus dem Hut ziehen, um seinen Standpunkt zu stützen. Vielleicht haben Reik Anders und sein Team die Statistik auch ehrlich nicht verstanden und unabsichtlich einen Fehler gemacht. Aber ich finde es in jedem Fall bedenklich, dass die daraus resultierende verzerrte Darstellung bei Ray Röntgen so gut ankommt, dass er Reik Anders Video teilt. Außerdem hat er sich in Diskussionen auf Twitter für Reik Anders Video stark gemacht. Way. Besonders vor dem Hintergrund, dass du Shlomo auch sonst hin und wieder kritisierst, wirkt deine Beurteilung hier in meinen Augen sehr unausgewogen. Es scheint so, als hättest du für dich selbst erkannt, dass es an einer bestimmten Stelle zu wenig Gegenwind gibt. Und nun müsstest du permanent in diese Richtung pusten. Dabei geht deine differenzierte Herangehensweise in meinen Augen leider stellenweise verloren. Damit ich selbst nicht den Eindruck erwecke, mich auf eine Seite zu schlagen, gebe ich mir bei der Kritik an Shlomo bzw. DVA auf jeden Fall ähnlich viel Mühe wie hier. Aber abschließend zu dir, Way. Du wirkst auf mich teilweise so, als wolltest du deine Skeptiker-Ehre verteidigen und würdest den Begriff und die damit verbundenen Werte schützen wollen. Und dieser Eindruck stört mich auf mehreren Ebenen. Zum einen legt außer dir kaum jemand Wert auf die Bezeichnung Skeptiker, schon gar nicht als Sammelbegriff. Man muss sich darum also überhaupt nicht streiten. Zum anderen wirst du mit deinem hier gezeigten Verhalten, zum Beispiel hinsichtlich der Debattenkultur, deinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Deine Bewertung bestimmter Gegebenheiten wirkt leider sehr verzerrt. In Bezug auf die GWUP nimmst du beispielsweise eine sehr unkritische Verteidigungshaltung ein, während du Kritik wie die von Reik an Shlomo trotz der vielen Schwachstellen gern unterstützt, weil es in deinen Augen den richtigen trifft. Ich hoffe, ich habe in der verknappten Darstellung nichts falsch wiedergegeben oder Ray Unrecht getan. Falls doch, bin ich für Klärung und Korrekturen natürlich immer zu haben. Wenn ihr euch selbst einen Eindruck von Ray machen wollt, schaut auf seinem Kanal vorbei, den ich in den Infokarten und in der Beschreibung verlinkt habe. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Freunde. Bleibt im Bild. Und am Ende schleiche ich mich auch nochmal ins Video. Bevor ich meine üblichen Shoutouts mache, möchte ich euch nochmal auf das Bastbleilo-Gewinnspiel aufmerksam machen, welches ihr in der Infokarte findet. Danke an meine Patrons. Neu dazugekommen sind diesen Monat Sal Marquez, Haribert Fassbender, Irgendwas mit Wissen und Pixelpolitiker. Letzterer ist übrigens sehr von den neuen YouTube-Regeln beeinträchtigt, die Kleinst-Channels mit weniger als 1000 Abos verbieten, eigene Thumbnails hochzuladen. Eventuell könnt ihr ihm mit einem Abo helfen. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bleibt logisch!